habe Liebe schon genossen. Ich kenne das Glück und auch das Leid. Ich habe Tränen oft vergossen und auch gefällt in Seligkeit. Wenn ich mich hingegebe, glaub ich mich gern und ohne Reue. Doch still in meinem Leben blieb ich gemeiner Brust treu. Ich schenk mein Herz nur dem allein, dem ich das heute könnte sein. Der mich gewinnt, der mich gerinnt, der wird zum Müden lieben singt. Ich schenke mich nur einem Mann, dem ich in Liebe gut sein kann. Der mir gefällt, yeah.